träumen wir immer wieder. Moskau, Moskau, Moskau, Moskau. Moskau schreit die Seele, nach Moskau möchte ich hin. Und ich kann nur glücklich sein, wenn ich dort bin, wenn ich dort bin. Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, ist unser Lieder, Lieder. Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, kauen Sie immer wieder. Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau.